So, wir befinden uns heute Abend in der Küche von Klaus auf dem Raucherbalkon. Smörebrötz, ram-tam-tam. Du hast mir gerade grüß dich, Hatti. Du hast mir gerade gesagt, Spülmaschine ausräumen ist eine Quest bei dir. Wieso? Ja, das scheinbar bin ich der Einzige, der das gescheit machen kann. Ne? Das wartet immer auf mich abends, die Spülmaschine. Wieso? Das ist ein großes Geheimnis. Weiß ich, keine Ahnung. Keine Ahnung, Unfähigkeit aller Beteiligten. Nein, weiß ich nicht. Es ist zu wenig Zeit, ich habe keine Ahnung. Es ist doch eher Lust. Auf jeden Fall Lustlosigkeit. Ja, auf jeden Fall muss ich die jetzt ausräumen und wir machen das heute mal hier als Live der Woche auf dem Raucherbalkon. In der KB Music Küche wird eine Spülmaschine ausgeräumt. Wir sind beim Besteck. Aha. Und schauen mal, was sauber ist und was nicht. Das wird ja auch. Ich weiß, du hast ja auch eine Spülmaschine, gell? Ich kenne das Problem. Nehme ich mal an, oder? Ja, du kennst das Problem an sich. Und dann hast du doch beim Besteckkorb, ist ja so, du hast ja diese, du kannst da so Dinger drauf machen, wo du so einzelne Slots hast, wo du das Zeug reinsteckst, ne? Ja. Habt ihr das? Oder du kannst die wegklappen, dann kannst du einfach so reinschmeißen, ne? Ja, genau. Jetzt ist natürlich die Sache die, wenn du Löffel hast, ne? Die machen ja gerne Löffelchen liegen, ne? Wenn die so, wenn die dann nicht in den Slots drin stecken, dann kleben die halt so zusammen. Und dann ist einer sauber oben, unten nicht und der andere ist oben dreckig, aber unten sauber. Und dann kannst du die ganze Sache schon wieder vergessen. Ich weiß nicht, habe ich das jetzt gut beschrieben? Aber ja, ich glaube, also, wir kennen alle das Problem, oder? Also ich habe Anweisungen von, ich habe Anweisungen von meiner Frau. Ja? Löffel, Messer, die kleinen Löffel, Gabeln in die Slots zu stecken. Ja, genau. Und in der Mitte, da haben wir dann diese Breiten, da sind keine Slots. Ja, genau. Kann man so machen. Und da muss ich dann immer so die Sachen reinstecken, wie hier so Schälemesser. So Schälemesser? Ja. Schälemesser, ja. Kannst du mich mal ein bisschen leiser drehen bei dir? Dann höre ich mich nicht mehr. Ich kann mich generell mal das mal so machen. So ist besser, ne? Oder? Ja. Ja, das ist ja viel besser. Wie machst du das immer? Wie machst du das immer, dass ich mich jetzt nicht mehr höre? Indem ich einfach meinen Kopfhörer leiser drehe. Ah. Weil das ist ja, ich habe ja dieses High-End-Equipment hier, das Sennheiser PC3 für 14,99. Und das ist ja nicht geschlossen. Das ist ja so wie so ein, hast du auch schon mal so schön gesagt, in einem von deinen Hörspitzen. Das ist ja wie diese alten Walkman-Kopfhörer, die man früher hatte. Genau. Ne? Die so bei dem ersten Sony Walkman dabei waren. Das sind die Kopfhörer, die da dran sind. Die sind natürlich nicht geschlossen. Und wenn du dann den Kopfhörer zu laut hast und dann brüllt einer rein, dann hörst du das natürlich auch dann einmal quer durchs ganze Netz. Aber ne? Eins müssen wir mal sagen, die Kopfhörer sind spülmaschinentauglich. Kommen die in so einen Slot oder kommen die in das große Fach dann? Das müsste ich jetzt dann noch genauer wissen. Damit ich das in meinem kleinen Handout, was ich hier als PowerPoint-Folie gerade vorbereite für den Rest der Familie, dann entsprechend notieren kann, wie Kopfhörer zu reinigen sind. Ich habe aber auf Twitter was gelesen, ist schon länger her. Da hatte einer eine tolle Idee, der hat seine Klobrille in der Spülmaschine gereinigt. Da musst du auch drauf kommen, oder? Und zwar haben ja die meisten Spülmaschinen, meine hat das auch, die hat so ein Programm, da ist so ein Kochtopf abgebildet, ne? Ja. Mit 70 Grad und dann kannst du innen drin, also bei uns ist das so, da kannst du diese Lamellen, wo du da das Zeug reinsteckst, ne? Ja. Die kannst du wegklappen, dann hast du so eine quasi so eine plane Ebene unten. So eine Liegefläche. Und da soll man, ja genau, so Liegefläche, Kuschelabend in der Spülmaschine, was man halt so macht. Und da kannst du dann die Klobrille rein, also die musst du natürlich abschrauben vorher. Du kannst natürlich nicht das ganze gute Porzellan da reinstellen. Obwohl, nee, das geht in der nicht. Der ist zu klein. Also die musst du natürlich abschrauben vorher. Das könnte der Bobson Bob uns gut erklären, wie das geht. Und dann haust du die da rein und dann ist die wie neu. Könnte man Warum jetzt putzt man also die nicht einfach? Ja, man könnte. Aber okay, das ich. Man könnte natürlich, ja. Man könnte natürlich, wenn man noch ein bisschen Platz, wenn man noch ein bisschen Platz hat, ja, dann könnte man ja den Ständer jetzt für das Geschirr dann noch wieder reinstellen. Man müsste dann den Ständer? Nein, diesen Behälter da. Ja, red ruhig weiter. Ganz genau. Allerdings müsste man jetzt für die Klobürste so ein Ding nehmen, wo kein Slot ist, weil der Stiel ist, glaube ich, zu breit. Der passt in so einen Slot nicht rein. Ne? Stimmt. Klobürste wäre ja auch noch eine Idee. Also, ja. Ja, aber die kannst du ja oben zu den Tassen legen. Dann schmeckt der Kaffee auch ganz anders. Ne? Gibt doch. Kann man da seinen Hund oder seine Katze auch drinnen waschen? Ja, einmal. Ja, aber es gibt doch bestimmt so eine 30-Grad-Wäsche, oder? Warte, ich schau mal, was ich hier im Angebot hab. Ich hätte 45 Grad ist das Niedrigste, was geht. Liebe Tierschutzfreunde, ja? Kann man Hunde bei 45 Grad waschen? Also ich glaube ja ganz ehrlich, dass die Temperatur nicht das Problem ist. Ich glaube, die Sauerstoffzufuhr könnte diesem Ganzen etwas kontraproduktiv entgegenwirken. Was das Tier an sich betrifft, wenn es lebend raus soll aus der Spülmaschine. Für den Reinigungsvorgang an sich wird das schon funktionieren wahrscheinlich. Aber man kann doch bestimmt von oben ein Loch reinbohren. Dann so ein Sauerstofffilter oben drauf setzen. Ja. Ja, oder da musst du so eine kleine so eine Taucherausrüstung kaufen für den Hund. Ja. Oder ich würde es, aber ganz ehrlich, ich würde es erstmal mit einem Hamster versuchen. Als Test. Ist aber auch Lauf. Ein Tier. Ist aber auch ein Tier, dürfen wir nicht vergessen, ne? Ja, der hält aber eh nur 2 Jahre. Und dann gibt's. Oh, ich sehe schon, das gibt Ärger. aber irgendwie müssen wir ja mal Kommentare kriegen hier beim Raucherbalkon auf die Seite. Da müssen wir halt ein bisschen provozieren und am Ende ist das Satire. Aber ich habe jetzt gehört, dass Satire in Podcasts oft nicht verstanden wird. Hast du die aktuelle Folge von Fest und Flauschig gehört, ja? Nein, habe ich nicht gehört. Da ging es nämlich auch um dieses Thema, da ging es mal wieder um Herrn Böhmermann und Herrn Erdogan und dass das ja alles nur Satire wäre und Satire ist ja eigentlich erlaubt. Und wenn du jetzt sagst... Satire darf alles, habe ich gelernt. Ja, und wenn du jetzt sagst, der Hamster hält nur 2 Jahre, dann ist das ja wahrscheinlich auch erwiesen, dass ein Hamster eine Lebenserwartung von 2 Jahren nur hat. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, da habe ich so mal gelesen. Aber gibt es die in China nicht auch hier auf so einem Stäbchen, hier so als Schaschlik? Weiß ich nicht, die Chinesen sind doch mehr so mit Affenhirn und Hunde und Katzen, oder? Ach so, ich dachte, die unterwegs, waren auch... ich weiß nicht. Hamster sind in Peru. Ich glaube, das kann man sogar nach... Hast du irgendwo ein Fenster auf dem Google? Google mal schnell. Hamster Peru oder Meerschweinchen. Ich glaube, Meerschweinchen. Warte mal, Die sind auch größer wie unsere in Peru. Die haben so Karnickelgröße mehr. Hamster Peru. Glaube ich mal gelesen zu haben. Bin mir nicht sicher. Schau mal schnell. Oh ja, macht dann mir gleich... Weil ich kann ja nicht, ich muss ja Spülmaschine ausräumen. Macht dann mir gleich hier auf. Was steht da? Peruanische Küche. Steht da was von Hamster? Oh, was sind das? Nee, Meerschwein. Meerschwein musst du, glaube ich, gucken. Oh, hier, gebratenes Meerschwein. Oh Gott, das sieht ja furchtbar aus. Hast du den Link? Dann lass uns den mal zukommen hier. Das können wir mal so mal... Andere Länder, andere Sitten. Peruanische Küche, das ist ja furchtbar. Also da packe ich dann doch den Hamster lieber in eine Spülmaschine rein. Ja gut, die Inder haben ein Problem, wenn du hier Steak bestellen kannst bei uns. Das ist ja immer nur die Art und Weise, wie du sozialisiert worden bist. Ne? Wenn das Standard ist, hattet am Sonntag Hamster mit beziehungsweise Meerschwein mit Rosinen und Knödel gibt, dann ist das so. Wenn das eine Sau ist, dann bist du halt in Bayern. Oder weißt schon, wie ich meine, gell? Das ist ja nur Wissens. Ich bin ja gerade alleine. Meine Frauen sind ja an der Nordsee. Ich kann ja mal gucken. Ja. Hier steht nämlich typische peruanische Gerichte. Ja, hau mal rein. Hühnerfleisch in Chilisauce, das wäre jetzt okay. Gegrilltes Rinderherz. Auch noch geht, wir geben so Innereien eher den Katzen und den Hunden, aber es gibt ja viele, das ist saure Lungerl oder wie das heißt, da gibt es ja auch, glaube ich, im Schwabenland oder so. Gibt's da so Zeug? Ja, ansonsten ist das alles nicht schlimm. Huhn, Garnelen, Fisch. Da kann ich mit. Alles okay, aber es gibt halt auch hier gebratenes Meerschweinchen, das nennt sich Cui. Ja, das gibt's, gell? Cui Chactado ist sogar verlinkt. Was steht denn, was finde ich unter Cui Chactado? Ist ein traditionelles Fleischgericht der peruanischen Küche. Es besteht aus Meerschweinchen, die allgemein in Südamerika als Kai oder Cui bezeichnet werden. In anderen Regionen werden die dort verbreiteten teils Haustiere gehalten. Meerschweinchen nachweislich seit etwa 900 vor Christi gegessen und stellen eine wichtige Proteinquelle dar. Na dann, guten Appetit. Ja, siehst du mal. Gibt's eigentlich, ist so eine Frage, die mich auch immer umtreibt, gibt's bei Fischstäbchen eigentlich die Koi-Karpfen-Edition? Ah, okay, das weiß jetzt auch wieder keiner zu beantworten, wahrscheinlich wirklich. Koi sind doch diese teuren Fische, ne? Ja, deswegen frage ich ja. Bei Käfer vielleicht in München, das ist ja so ein, ne? Käfer, kennst du, oder? Käfer, München? Ja, Delikatessen, ja, das ist ja High-End. Delikatessen wurde dann wurde wahrscheinlich für 100 Gramm Fischeier 1000 Euro zahlt oder so. Genau, da sitzt dann der Max und der Marie aus Wolfratshausen vom Land und fragen, was ist denn Kaviar? Dann sagt der Kellner, sagt dann, ja, das sind die Eier vom Stör. Und dann sagen die, ja, dann hauen sie uns mal zwei in die Pfanne. So. Ja, genau. Spülmaschine ist leer. Ja, Spülmaschine ist jetzt erstmal leer, aber du weißt ja, was kommt nach dem Ausräumen? Einräumen. Richtig, oder Tor 3. Je nachdem. Boing, boing, okay. Zonk. So. Ich räume jetzt einfach das, was nicht sauber geworden ist, wieder rein. Warum sind muss manche, ja fertig. Warum ich muss sind ja fertig werden hier. Warum sind manche Sachen nicht sauber? Weil die falsch eingeräumt sind. Wenn du einen Topf reinlegst und die Pfanne oben drauf und von der Spritztechnik her, die so eine Spülmaschine hat, keine Chance besteht, dass da auch nur ein einziger Tropfen Wasser dran kommt, dann geht das auch nicht sauber. Du verstehst ja, den Punkt, oder? Ich verstehe das. Also ich gehe ja mal davon aus, dass da du die Spülmaschine ausräumst und einräumst, bist du auch derjenige, welche der sie auch anstellt? Oder ist bei euch ein... Nein. Das ist ja immer... Anstellen, das machen schon Upsala, das machen schon mehrere. Und auch das Einräumen. Und beim Ausräumen stelle ich dann doch immer grobe Verstöße gegen den allgemein auch in Brüssel und von der EU anerkannten Kodex für das Einräumen von Spülmaschinen fest. Um das mal so... Weil ich gehe ja davon aus, wenn du die Spülmaschine einräumst und sie dann wieder ausräumst, dann brauchst du das, was du ausräumst, dann, passt. Dann brauchst du es nicht mehr einräumen, weil du wirst die ganzen Fehler, die bei ihrer Mikado-Stapelei gemacht haben, die wirst du dann vorher ausgleichen, bevor du Gas gibst. Genau, weil ich habe ja jetzt auch dieses, wo wir schon drüber gesprochen haben, dieses Dingen umgeklappt, dass ich hier die Löffel schön einzeln in so kleine Vierecke. Vielleicht mache ich ein Foto, oder? Wir haben noch nie ein Foto gehabt beim Raucherbalkon eigentlich also, auf dem Blog. Wichtig, ne? Warte mal. Wichtig ist auch die große Fläche des Löffels. Also das, was wenn du dir auf den Arsch haust, was weh tut, das muss nach oben zeigen. Das muss dringend nach oben zeigen, weil sonst nutzt es auch nichts. Also pass auf, ich mache jetzt mal hier mal ein Fotochen, warte. So. Die Löffel. Die Löffelchenstellung. Das können wir ja dann mal so mal veröffentlichen, dann, dass man das mal sieht, wie das eigentlich richtig gemacht wird an der Stelle. Ja, gut. Ich mach mal hier weiter. Was packst du jetzt noch so rein in was ist noch nicht sauber geworden? Die Pfanne. Nun, die Pfanne und ein Teller und eine Tasse. Die mache ich jetzt nochmal rein. Wie? Teller? Wieso ist der Teller nicht sauber geworden? Das kann ich nicht. Also das ja, das ist so ein kleiner. Das ist so ein ein ehemaliger Kinderteller, der wird hier immer noch gerne für Nachspeisen verwendet. Ah, okay. Ich sag mal so von der Konsistenz. Das war irgendwas mit Joghurt und Haferflocken. Da ist der große Generalfehler gemacht. So Sachen sollte man trotz Spülmaschine vor dem Einräumen schnell einmal durchspülen am Waschbecken und dann erst da reinstellen. Das hilft auch schon. Weil du weißt ja, Joghurt und Haferflocken, da kannst du ja theoretisch ein Haus mitbauen, ne? Das pappt ja, ja so, das pappt ja so toll aneinander, ne? Da, und deswegen, ich kann dir auch sagen, das ist nicht sehr angenehm, wenn der Abfluss der Spülmaschine verstopft ist und du da mit deinem halben Arm und fast auch mit dem Bein drinne bist. Ich sehe, wir verstehen uns, ja. Auch das haben wir schon gemacht, ja. Aber ja, das hatte ich lang nicht mehr, muss ich sagen. Das ist also doch durch wöchentliche Saubermachen des Siebes. Mit heißem Wasser erstmal durchspülen und so. Und, Niemals Abflussreiniger, hat der Bob gesagt, in die Spülmaschine, nee, weil das macht die Schläuche kaputt. Ja, heißes Wasser. Heißes Wasser oder halt. Bisschen Essig. Oder halt den Arm halt, ne? Also du musst dann schon so ein bisschen da in der in der Hausbaumasse rumwühlen. Ja, ja. Du kannst mir ja mal einen helfenden Arm, das helfende Hand heißt das, ne? Ja, das mit den abgetrennten Armen, das machen wir woanders. Also das ist woanders, genau, das machen wir mal einen anderen. Aber jetzt hilf mir mal, Haferflocken und Joghurt, Haferflocken habe ich früher mal gegessen, wenn ich krank war. Wer ist denn krank bei euch? Nein, das ist ja eine gängige Art, das ist ja nur ein kleiner Bestandteil. Also Haferflocken, Bananen, Äpfel, Rosinen, ein bisschen Joghurt obendrauf und dann ist halt so Müsli-technisch. Ich wollte gerade sagen, Müsli, ne? Knuspern. Ja, ja. Ja, ja, ich bin der Müsli-Man. Kennst du von Bab? Ja, ja. Haben wir früher immer laut gesungen. Heute hört ja keiner mehr Bab. Das kennt ja auch keiner mehr. Ist ja auch lang her. Ja, das ist verdammt lang her. Boah, Mann. Was für ein Übergang. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du diese Hausbaupappe da futterst. Das ist doch wahrscheinlich. Nein. Ich habe nur die Entsorgungspflicht hier an der Stelle, offensichtlich. Ja. Ist aber auch nicht schön. Aber es ist ja eigentlich schön, dass wir über Küche reden. Weißt du, was ich heute gelesen habe auf Twitter? Der Daniel Bialas, Daniel, es tut mir Brombeerfalter. Leid. Der Brombeerfalter, genau. Der verkauft seine Küche, ja, habe ich gelesen. Daniel Bialas. Richtig, ne? Oder? Vielleicht kann er uns ja mal einen Audiokommentar schicken, wie man. Ja, oder kommt uns mal besuchen hier auf dem Balkon. Dann sonst sagen wir ab sofort nur noch Dalli. Also der Brombeerfalter, der hat nämlich heute irgendwie vertwittert, dass er dieses Stipo-Kypo da einstampfen will. Genau, das ist nämlich die große Frage. Und so wie es ausschaut, ist das Projekt zum Verkauf, kann man nicht sagen. Ich weiß nicht, ja gut, die Domain vielleicht übernehmen, 12 Euro im Jahr oder was. Aber irgendwas habe ich da gelesen heute. Deswegen dachte ich, reden wir auch mal über Küche heute, ne? Ja, ne? Aber das war doch die stille Spülmaschinenpost. Das war doch diese stille Post irgendwie. Aber ich meine, du hast das doch auch mal gemacht, ne? Ich habe da einmal schon mitgemacht, ja. Ja, ja, ja, aber ganz ehrlich, ich habe nichts mehr irgendwie gehört oder ich habe die Pod... Das soll man auch nicht machen im Podcast. Schneiden wir nicht raus, sonst ist der Flow nein. weg. Der Flow weg. Nein, sonst, da ist ein anderes Thema noch. Wo waren wir jetzt? Stipo Kypo. Gab es da nochmal irgendwelche Folgen? Also ich kann mich erinnern. Ja, ja, da gab es einiges. Jetzt auch zum Schluss noch? Ja, es ist da ein bisschen eingeschlafen. Es gab mal so eine vegane Leberwurst hier vom Nebensprechen, Ralf. Ja, das war schon lange her. Ich habe jetzt auch nicht drauf geguckt. Ralf ist ja auch so einer, der immer gesagt hat, er kann nicht kochen, weil der bestellt sich ja eigentlich jeden Tag Pizza. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, ob das mehr so ein Urban Legend irgendwie mittlerweile ist. Ne? Also, was heißt, ab wann kannst du denn kochen? Bratkartoffeln, ist das schon Kochen oder ist das warm machen? Also gescheite Bratkartoffeln ist für mich schon Kochen, weil das ist auch nicht einfach, dass die ordentlich werden. Ich weiß es ja nicht. Also meine Damen sind ja gerade an der Nordsee und ich habe gestern ein paar Bekannte vom ASB gefragt. Ich sage, wir haben so eine offizielle Gruppe, wo wir alle drin sind, und dann haben wir noch so eine kleine Gruppe, wo wir lästern. So eine Lästergruppe. Eine Lästergruppe, wo familienintern oder was? Habe ich nicht aufgepasst. ASB. Ach, ASB, ja, okay. Und da ab und an gehen wir mal Arbeiter-Samariter-Bund für die Leute, die mit Abkürzung das gleiche Problem haben wie ich. Genau. Und da hatte ich gefragt, da hatte ich gefragt gestern, ja, wollen wir Pizza essen gehen und so? Und dann, ja, die eine so, nee, ich muss so lange arbeiten, die arbeitet beim Rechtsanwalt, der nächste sagt, nee, ich bin hier unterwegs, und die andere sagt, die ist bei Zahnarzthelfern, nee, auch nicht, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, bin ich gestern nach Hause gekommen, war einkaufen vorher und habe gesagt, so, ich habe mir meine Pizza selber gemacht. Oh, du hast Pizza gemacht? Ich sage, ja, habe den Foto geschickt, dann gucken sie so, das ist ja gar keine Pizza. Ich sage, wieso? Sicher? Das ist eine argentinische Rindersteak-Pizza mit Feldsalat Tomate Pizza. Ja. Okay. Ha. Also mehr so Gemüsekuchen mit Fleisch. Ja. Und heute habe ich dann heute habe ich noch eine Pizza gemacht, also um das abzuschließen, heute habe ich dann eine Schnitzel Mozzarella Pizza gemacht. Das klingt ja aufregend, ja. Also es gibt bei unserem Pizzalieferanten gibt's eine Gyros-Pizza, die ist eigentlich ganz, die schmeckt eigentlich ganz gut mit Schafskäse und so. Jetzt sehe ich gerade, der Nachtzug ist im Chat hier bei uns im Teamspeak am Raucherbalkon. Der sagt, ASB ist die Abkürzung für alle saufen Bier. So, das hätte ich jetzt mal gerne näher erklärt von jemandem, der sich da auskennt. Hatti. Also ich, ist das so? Nee, also ich trinke Bier. Ihr habt doch Drogen, oder? Ihr braucht doch kein Bier trinken. Nein, aber das ist ja so der Klassiker der Abkürzung. Also DAK ist ja auch eine Rettungsorganisation wie ASB. Bei DAK sagt man zum Beispiel, die retten keinen. Ja. Die retten keinen. Ja. Die kannte ich noch nicht, der ist gut. Ja, und wegen mir alles auf dem Bier, ist mir doch egal. Ja. Ja, hier heißt das ja BRK, Bayerisches Rotes Kreuz. Das ist ja die, das ist nochmal, ne? Muss man immer nochmal drauf pochen, ne? Ja, da gibt's aber auch, bestimmt, da gibt's so bestimmt, warte mal, ich google jetzt mal, du kannst ja nicht lustige ab. Ich kann nicht, ne? Ich muss ja Küche machen. Kürzung BRK, also, Synonym für Hilfsorganisation steht hier, so. Ja. DAK, bitte Rotkraut kochen. Also hier steht, pass auf, DAK, die retten keinen. ASB ist falsch interpretiert. Hier steht nämlich, andere sind besser. Okay. JUH für Johanniter, jung und hilflos. Oh, sehr schön. Ja, und jetzt kommt der Punkt an der Stelle, wo wir beide gleich eine kleine Pause machen, weil dann nämlich genau ein Jingle eingespielt wird. THW, 1000 hilflose Wichtel. Okay, und hier kommt das Pottwichteln. Meine Damen und Herren, Sie hören nun einen Aufruf der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland zum Pottwichteln 2016. Ich bin gespannt. Es ist ja auch für uns ein Experiment. Wir betreten Neuland. Wer hat Lust mitzumachen? Ich lasse mich ein bisschen überraschen. Ich hoffe auf die erste Wichtelfolgen daraus. Und insgesamt ergibt sich daraus dann ein Gesamtbild. Nähere Informationen unter www.pottwichteln.com. Was für eine geile Pause. Was für ein Übergang. Großartig. Ja. Großartig. Sehr schön. Pottwichteln. Pottwichteln. Ja. Mama. Mama. Läuft. Ja, läuft. Haben wir heute die Telegram-Gruppe gegründet. Wir brauchen kein WhatsApp. Die Podcaster sind alle vernünftig und haben einen vernünftigen Messenger. wir sind. Ja, ist ja so. Ich meine, ja, WhatsApp habe ich auch noch, aber ich bin halt glücklich, dass wir Telegram haben. Ich finde doch total glücklich, dass wir Telegram haben. Mhm, ganz genau. Ja. Alter, ich rubbel mir gerade an der linken Brust, das macht mir auch so ein bisschen geil, aber. das gehört jetzt aber hier überhaupt nicht hin. Ja, aber ich habe irrtümlicherweise, glaube ich, in meinem Podcast gesagt, wir sind so 4 bis 5 oder 6 oder so. Wir sind mittlerweile 7 Leute, die den Raucherbalkon beim Pottwichteln vertreten. Wir sind 7 Leute im Team. Wer dann tatsächlich, sag ich mal, durchhält? Im Fall der Fälle dann auch wirklich dann aktiv, das sehen wir dann, wenn es soweit ist, sag ich mal, ne? Also zwei Leute weiß ich, zwei Leute weiß ich schon, die haben ihren eigenen Podcast oder sind zumindest mit ein paar Leuten beteiligt, die einen Podcast bilden. Zwei habe ich gesehen. Also ja, aber da gibt's ja eine Blacklist, die kann ich ja ausfüllen, soweit ich mich richtig erinnere. Genau. Ich kann und, die, ja sagen, und die Blacklist, die werden wir dann ganz klar also sagen, also wir bewichteln alle, aber die nicht. Genau. Aber ich glaube, das Prozedere ist bekannt. Ich kann das ganz schnell erklären. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Podcast Versuchslabor noch mitmachen tat beim Wichteln, dann würde ich natürlich sagen, ich möchte mit dem Raucherbalkon alles haben, aber nicht mein eigenes Versuchslabor, weil das ist irgendwie an der Idee vorbei. Ganz genau. Oder wenn wir Hörspitzen oder wenn wir Face of Death anmelden würden. Ja, was wir aber nicht machen werden, weil das passt ja zu Weihnachten jetzt dann doch nicht so richtig. Ne? Ist ja, die weiß schon, dass die Selbstmordrate an Weihnachten am höchsten ist, ne? Ja, das liegt aber glaube ich daran, dass viele Leute einsam sind. Also ich bin ja, so ist das. Also ich bin jetzt gar nicht so der Weihnachtsmann. Ich bin gar nicht so der Weihnachtsmann. Es ist immer nett, sich mit dir zu unterhalten. Nein, aber ich bin gar nicht so der Weihnachtsmann-Mensch. Also Typ. Der Weihnachts. Bist du ein Grinch oder wie heißt der? Nein, Grinch bin ich nicht. Also ich akzeptiere das. Ich akzeptiere das auch alles. Und ich wohne ja hier direkt an der katholischen Kirche. Ich bin wohlgemerkt evangelisch. Ah ja. Und ich wohne direkt an der katholischen Kirche. Und die Katholiken feiern bei uns ich weiß nicht, diese kirchlichen Feiertage, ist es ja auch Weihnachten, ne? Ich glaube, das ist schon ganz sehr relativ viel, ganz nah mächtig Kirche. Ja, genau. Und also so wie Weihnachten und Ostern. Und das feiern die halt, die feiern das halt immer ein bisschen größer und mehr und so. Und also, wenn du bei uns in eine evangelische Kirche gehst, wenn man in eine Kirche geht, eigentlich nur noch meistens Weihnachten und guckt sich zum tausendsten Mal an das schlechte Krippenspiel, was da irgendwelche Blagen von sich geben. Und ich bin ja irgendwann hier, ich weiß gar nicht, 2009 bin ich hierher gezogen und mein Vermieter, der ist, glaube ich, im Kirchenvorstand bei den Katholiken und der sagte, sag mal, Andreas, du hast doch auch deinen Mietvertrag gelesen. Steht da drin, oder was? Du musst zur Messe kommen. Ich sag, zu was für einer Messe? Ja, Heiligabendmesse. Ich sag, wann geht denn die los? Ja, um 22 Uhr. Okay, meine Frau sagt, am Heiligabend. Am 24. direkt. Abends um zwei, die haben öfter mal, die haben also eine kleine Messe nachmittags, glaube ich, da ist halt Krippenspiel, wie bei uns in der evangelischen Kirche auch. Und abends ist dann hier so eine große Messe. Und dann bin ich dann habe ich gesagt, naja gut, dann gehst du da halt einfach hin, gehst in die evangelische Kirche und so. Und ja dann bin ich halt als Evangele in eine katholische Kirche gegangen. Es ist ein bisschen anders. Also die haben so ein paar Prozedere, die ich so nicht kannte, weil ich noch nie bei so einer katholischen Messe war oder bei so einem Gottesdienst. Das ist ein bisschen anders. Dann rannte der da vorne, ich weiß gar nicht, wie heißt es denn, bei den Evangelien Pastor oder Pfarrer? Ist es der Pfarrer, würde ich sagen, und bei den Evangelien ist es der Pastor. Ja. Und der Nachtzug schreibt ganz richtig, worüber du gerade berichtest, ist die sogenannte Christmette. Christmesse heißt das hier. Mette. Ja. Die katholischen was? Schwenken auf THC-Rauch. Ja, danke, Ralf. Genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Das war mir nämlich auch völlig neu. Da rennt der Pfarrer vorne mit so einem Tee-Ei. Kennst du? Ja, ich kenne mich da aus in den Gefilden. Ich bin nur gespannt, wie du es uns jetzt erklären willst, was da passiert. Deswegen bin ich mal ein bisschen still gerade. Nee, der rannte da, das sieht aus wie so ein überdimensionales Tee-Ei und das ist dann, heißt das Weihrauch? Heißt das so? Wenn du Glück hast, ist Weihrauch drin. Es war kein THC drin. Ja, nee, also das ist halt bei den Katholiken anders. Ich fand das jetzt nicht schlimm oder so. Das Schlimme war halt einfach für mich, dass das fast 2 Stunden gedauert hat. Das fand ich echt extrem. Also 2 Stunden in der Kirche sitzen und irgendwelche, ja. irgendwelche Lieder mitlesen. Also ich singe ja nicht in der Kirche. Ich kann ja nicht singen. Ich lese sie ja immer nur mit. Ja, okay. Ich singe in der Kirche auch nicht nebenbei. Und Vater Unser und Glaubensbekenntnis, das kriege ich noch irgendwie auf den Schirm und dann war vorbei. Und wie heißt es, dieses Curry Eleison gibt es da? Ne, Curry Eleison gibt es da noch, ne? Curry. Curry Eleison, ja. Ja, aber gab es damals in den 80ern, Mr. Mister. Curry Eleison. Down the road that I must travel. Oh, Schnitt, out, cut this. Nein, aber was ich sagen wollte, und da bin ich halt einfach, aus Spaß, weil er sagte, steht im Mietvertrag drin, du musst Heiligabend immer zu den Katholiken in der Messe gehen, deswegen habe ich gesagt, okay, ich gehe dahin, da gesessen und ich kenne die ja auch alle da. So, und dann, das Schöne daran war, hinterher gab es Glühwein vor der Kirche. Entschuldigung, was gab es hinterher? Glühwein. Glühwein? Ja, die haben. Mit oder Kinderpunsch? Nee, richtig mit Drogen, also richtig mit Bums. Ach, haben sie den Messwein vom Sonntag nochmal aufgebrüht, schnell? Nee, also ja gut, das den haben sie, also den Glühwein haben sie verkauft. Ja. Das ist für die katholische Jugend. Die hat ihn zubereitet und verkauft. Das hat sich nachher relativ schnell geleert. Und nachher war noch so, naja, so zwei Tassen Glühwein über. Und die hat Hatti mit dem Pfarrer alleine. Wir waren die beiden. Ich habe mit dem Pfarrer abgeschlossen. Ich hab mit dem Pfarrer da gestanden. Wir haben den letzten Glühwein getrunken. Das werde ich nie vergessen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und hatte einen Schlüssel vergessen. Nachts um 2 Uhr pralle zu wie ein UFO, musste meine Frau aus dem Bett legen und musste sagen, so, pass mal auf hier, die Katholiken. Ach, du warst alleine auch? Hast du deine Frau gar nicht mitgenommen? Und die hat gesagt, ich gehe nicht in die Kirche. Und deine Tochter? Ich gehe nicht in die Kirche. Den Schuh ziehst du selber an. Nö, ich fand's, es war in Ordnung, aber ich war da einmal und jetzt, wenn jetzt immer Christmas ist, Heiligabend, ich gehe dann immer erst hin, wenn der Glühwein ausgeschenkt wird. Ja, okay, das kann man machen. Ja. Ich denke mal, man sollte nur sagen, für wen das taucht, finde ich das immer schön. Es gehört irgendwie zu Weihnachten dazu. Als Kind bist du früher auch immer hingegangen oder so. Aber ich war halt, als Kind früher, ich bin schon immer nicht gerne in die Kirche gegangen. Ich bin lieber Schlitten fahren gegangen. Also zu meiner Zeit, wie ich Kind war, gab es noch Schnee. Also. Zum Glühwein. Ja, den gab es dann nicht oder so. Aber wie gesagt, und ich bin halt, um auf das Thema zurückzukommen, ich bin halt so ein Weihnachtsmuffel oder so. Ja. Und wir machen hier klassisch. Gibt es bei uns Kartoffelsalat und Bockwurst Heiligabend? Ist das bei euch auch so? Nee, das kommt auch immer drauf an, wo wir gerade sind. Wir sind ja oft dann bei den Eltern irgendwo, auch hier und da verstreut. Mhm. Also das mit dem, ja, da gibt es unterschiedliche Rituale, was man dann Weihnachten noch isst, aber so weit gerade da ist oft dann. Ne? Und dann erst am Sonntag dann. Nutella-Brot. Ja, das ist, ich weiß, eine Zeit lang war das auch so, dann war irgendwie immer Pflicht, hatte vor der Bescherung noch das große Essen, weißt, dann stellt sich einer in die Küche den ganzen Tag und bastelt da schön was zusammen und die Kinder sitzen eh nur hibbelig auf dem Stuhl, wann endlich Bescherung ist. Dafür stelle ich kein 5-Gänge-Menü auf den Tisch, ne? Also das gab's abends. bei uns Heiligabend gab's halt immer nur so, ja, Kartoffelsalat und Würstchen. Wie meine Oma noch lebte, da gab's dann immer einfach Brot und selbstgemachten Heringssalat. Und irgendwann wurde meine Oma, Gott hab sie selig, tüdelig. Tüdelig, ja. Ja, die wurde tüdelig, also durcheinander, falls jemand nicht weiß, was... Ja, du so, ja, aber ich kenne es ja aus eigener Erfahrung mittlerweile schon. Tüdelig und bist auch tüdelig. Ja, ja, und dazu bin ich aber tüdelig. Auf jeden Fall haben wir gesessen bei Oma, Brot aufgetischt, Graubrot aufgeschnitten, Aufschnitt, Schinken, alles da. Und dann kam Oma mit dem Heringssalat an und mein Vater dann freute sich auf den Heringssalat an, schmierte ihn sich aufs Brot und so. Und dann so, sag mal, Alvine, der ist ja total, also Alvine hieß meine Oma, der ist ja total lecker, dein Heringssalat. Ja, ist mir wieder gut gelungen, ne? Ja, super, super. Und dann sagt mein Vater, aber wo ist denn der Hering? Ach Gottchen, ach Gottchen. Ja gut, so ein schöner Quarkaufstrich oder Joghurt oder das ist auch eigentlich Mayonnaise pur dann oder was? Nett. Ja, mit Gurken und rote Beete ist ja da drinnen. Nee, sie hatte den Hering lag noch unangetastet im Kühlschrank. Den hat sie dann an Ich dachte, der Schwamm noch in der Weser. Nee, so schlimm war es nicht. Oh, das werde ich nicht vergessen. Nee, also sowas gibt es für uns Heiligabend. Und dann ersten, zweiten Weihnachtstag gab es ja früher immer klassisch, ja, ganz Ente esse ich beides nicht. Also Ente esse ich nur beim Chinesen, klein und dann in der Fritteuse. Ganz gehe ich gar nicht dran. Finde ich, find ich total widerlich, total fettig. Zu fettig, ja. Und schmeckt mir auch ganz, nicht. Ich glaube, das musst du auch können. Die musst du halt gut machen. Die darf halt nicht fettig sein, muss saftig sein, aber auch nicht trocken. Das ist, glaube ich, schon die höhere Kunst. Dann, das sind halt doch keine Bratkartoffeln dann. Ja, aber auch, also mittlerweile, ja. Mittlerweile gibt es bei uns auch mal Rouladen oder irgend sowas. Weißt du, das esse ich gerne. Ja, sehr, sehr lecker, ja. Mit Gürkchen, bitte, ne? Mit Gürkchen. Ja. Die Roulade. In eine richtige Soulade. Ich spule zurück. Roulade gehört ein Gürkchen. So, ja. An dieser Stelle. Sag mal, so eine Weihnachtsfolge machen wir auf dem Balkon auch wieder, wie letztes Jahr, oder? Wenn wir schon beim Thema sind. Würde ich schon sagen, oder? Als Forecast. Haben wir eine Weihnachtsfolge gemacht? Weiß ich letztes Jahr haben wir eine Weihnachtsfolge gemacht, ja. Mit den Einzelnen, wo jeder mal erzählt hat, wie Weihnachten so abläuft. Und. Und ich hab eine Anfrage wegen NOTP, Nightmare of the Pots, am Halloween-Abend zu machen. Uh-huh. Wie immer das auch gehen soll, aber ich würde dann den entsprechenden Menschen, der das vorgeschlagen hat, ich winke Richtung Sascha und sie reden. Natürlich hier verpflichten, dann auch teilzunehmen an der Stelle. Ne? Nightmare of the Pots. Wird sehr schwierig. Aber nur ganz normal Raucherbalkon-Folge. Nichts. Ich wollte gerade sagen, das können wir gerne machen, weil das ist Montag. Da werden alle nächsten Tage arbeiten müssen. Das ist der 31. Oktober. Also, ja, gut, dann machen wir das. Aufruf. Wieso? Der 1. November ist doch. Ach nee, der ist nur in Bayern frei wieder, ne? Ja, wahrscheinlich. Urlaub am 1. November, ja. Wir in Niedersachsen gehen arbeiten. Ist da Allerheiligen oder was? Irgendwas. Egal, ist frei. Welcher das ist, ist ja wurscht. Also, dann starten wir doch mal an dieser Stelle einen Aufruf. Also, ich werde mit Sicherheit da sein. Ich sag mal, eine Uhrzeit werden wir noch per Twitter bekannt geben. Der Gastgeber wird sein, der Sascha Erler, wird verkleidet. Verkleidet. Als Kürbis. Ist gerade unfreiwillig engagiert worden für Nightmare of the Pots am Halloween-Abend. Smashing Pumpkin. Was hab ich denn hier für ein Bier? Ich habe hier ein Störtebäcker-Bier. Störtebäcker? Oh, das ist so eine kopflose Geschichte, oder? Ja. War einer zum Nachdenken. Kann man auch googeln. der kopflose Reiter. Ja. Ja, der ist ja Klaus mit Vornamen, gell? Klaus Backhaus Störtebäcker. Genau. Sie hieß Störtebäcker und so sah sie auch aus. Genau. Wir winken Richtung Reinhard Grebe. Nebenbei auch eine Empfehlung. Wenn einer noch Empfehlungen braucht für mal was Lustiges auf YouTube und es nicht kennt, Reinhard Grebe. Hast du den aktuellen Metacast gehört? Ja, da war ich sogar live im Chat als vierter Mann, wie sich das gehört. Okay, warum hast du nicht, also ich habe den Martin, habe ich ja gleich eine Rüge verpasst, via Audiokommentar, via Telegram. Der hat da nicht drauf geantwortet. Der hat einfach nur, der hatte irgendwie gesagt, dass dieser Pümmelmann hier, dieser Pümmelanwalt, wie heißt er denn? Schilter, dieser Richter Gnadenwald. Schildpartei, ja. Ja, genau. Ja. Dass der mal kurz nach Brasilien ist oder irgendwie, hatten sie das irgendwie gesagt. Ich habe ihm geschrieben, ich sag nee, der wohnt da schon seit Jahren in diesem Armenviertel, in diesem Favelas da in Rio. Keine Ahnung, da bin ich. Das wollte ich aber gar nicht erzählen. Ich habe irgendwie dann aufgeschnappt, den habe ich ja schon öfter mal gehört, diesen YouTube-Star, diesen LeFloid. Ja, der die Merkel mal interviewt hat, oder was? Und genau das Interview habe ich mir heute angeguckt, weil die das im Metacast gesagt haben, weil ich immer gehört habe, ich habe immer gedacht, das ist doch so ein Jugendstar. Ich habe mal Fotos gesehen, irgendwie im Fernsehen, irgendwie so mit Baseballcap, und der durfte die Merkel interviewen. Das haben sie ja beim Metacast gesagt. Und das Interview habe ich mir heute mal angeguckt. Und dann habe ich mir die Reportage bei Lanz angeguckt. Ja. So, und jetzt ich finde, der hat schon einiges rausgekitzelt aus der Kanzlerin. Knallhart recherchiert, knallharte Fragen an die Kanzlerin. Das ist schon ein großartiges Stück Journalismus, was da stattgefunden hat auf YouTube. Ja, ich hab's gesehen. Echt? Ja, nein. Das war, wir brauchen eine Fanfare oder ein Soundboard. Satire. Ganz genau. Ja, man hat ja wohl einen, obwohl er hat Balanz gesagt im Interview, dass er von 15 Fragen 13 stellen durfte. Also zwei hat man ihm wohl gestrichen, welche das jetzt waren, weiß ich nicht. Also er hat bei Lanz erzählt, dass er halt seine Community oder seine User, so nennt er sich ja, der hat ja 2,7 Millionen Follower bei YouTube, den hat er halt die Fragen gestellt, hat gesagt, was soll ich denn der Angie mal für Fragen stellen? Hat sich eine Excel-Tabelle erstellt und die 15 meisten Fragen hat er dann halt da eingereicht, weil der, er hat doch erzählt, dass Seifert, ist das der Pressesprecher von der Merkel? Seifert heißt er, ne? Heißt, glaube ich, so. Ne? Seibert ist der. Genau, ja. Der hat ihn persönlich angerufen. Seibert. Ja, genau. Glaube ich. Herr Seibert hat ihn angerufen und dann hat er die Fragen dort eingereicht. Und bei Lanz hat man auch dann wohl so gesagt, die Kanzlerin hat ihn wohl so ein bisschen benutzt, aber der Hohecker war auch da und der hat gesagt, naja gut, das war ja wahrscheinlich das hat ja beiden gut getan. Also ich meine, die Kanzlerin hat natürlich durch den LeFloid, der ja wahrscheinlich sein Publikum irgendwo zwischen 16 und 24 Jahren anordnete. Lachst du mich gerade aus? Ja. Ja? Nee, danke. Ja, das ist gut. Das hat beiden gut getan, dass die Kanzlerin ihn benutzt hat. Ich finde, red mal einfach weiter. Ja, ist jetzt auch gerade bei mir angekommen. Ja. Okay. Ja, Er hat mit Sicherheit den einen oder anderen neuen Follower bei YouTube gekriegt, weil er die Kanzlerin als junger Mensch interviewen durfte und die Kanzlerin konnte halt ein bisschen Werbung machen, konnte sich dann halt den zukünftigen Wählern mal den Fragen stellen. Werbung für Tena Lady, oder? Das weiß ich nicht. Jetzt googelt alles Tena Lady gerade. Ja. Meinst du, ob der Herr Seibert... Werden wir nicht verlinken. Meinst du, ob Herr Seibert auf dem Raucherbalkon mal anruft? Nein, ne? Du, das kann er gerne anrufen. Die Frage wäre, wie heißt er? LeFloid? LeFloid, ja. Der könnte uns ja mal anrufen. Wir haben ungefähr die gleiche Reichweite. Ja, ist klar. Nein, aber genau, weil ich im Metacast das gehört habe, ich habe diesen Namen LeFloid immer nur gehört. So ein anderer YouTube-Freak, das ist so ein Spieletyp, wie heißt er? Gronk oder so? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich auch nicht, aber ich weiß, dass der Thorsten Runter hat den Gronkh mal persönlich getroffen. Also die Zocker-Leute unter euch wissen, wer das ist. Aber ich fand es mal interessant, und wie ich dann gehört habe, dass der die Frau Merkel interviewt hat, habe ich gedacht, ich höre mir das einfach mal an und dachte, ja, ist ja okay. Genau. War auch kein schlechtes Interview und bei Lanz, das war halt mal interessant, sich das Ganze mal anzuhören und ja, okay. Hast du da Links für? Sollen wir die? Oder das findet, glaube ich, jeder selber. Warte mal, oder? Aber das steht ja auch, ich weiß gar nicht, warte mal, Lanz, LeFloid, da steht ja auch wirklich drüber, wo hat ihn benutzt? Das stand da so. Ja. Da steht's. Das Video. LeFloid, Angela Merkel hat mich benutzt. 19.08.2015. Ja. Das ist die Lanz-Folge. Und das poste ich dir mal in den Chat da unten rein, damit du das mal hast. Und Dann, wie heißt der? Le Floyd? Jo, das finde ich doch schon. Merkel, Interview mit Angela Merkel, so. Ja. Genau. Ja, also, gut, das können wir ja nur so zum als Anschauungsmaterial. Ab heute hat er einen Follower mehr. Ich gucke mir den Typen an. Ich kannte den nicht. Und den gibt es schon seit 8 Jahren. Ist krass, ne? Ja, den gibt es schon länger, aber YouTube wird er noch nicht so lang, nehme ich mal an. Gibt es YouTube noch keine 8 Jahre? Nein, 8 Jahre? Ich glaube, kleine Spitzfindigkeiten. Ja. Jo, ja, dann hau ich die beiden YouTube-Dinger da in hier auf unseren Blog, ne, der ja auch immer lesenswert ist. Ne? Im Chat kommt gerade ein Vorschlag vom Nachtzug. Raucherbalkon, ja? Pressekonferenz mit Thilo Jung. Mit Thilo Jung. Ja. Also ich weiß ja, dass der Metacast immer Herrn Oettinger haben will, aber Thilo Jung. Ja, aber der ist ja auch nur Besucher bei der Pressekonferenz. Ich hätte lieber einen, der vorne da auf dem Podium sitzt, dann wenn. Na, Thilo Jung, das ist doch der ist Journalist, ne? Ja, irgendwie auch YouTube und Aufwachen-Podcast oder irgendwas, oder? Nee, das Einschlafen, Aufwachen. Nee, Aufwachen-Podcast. Ja, genau. Der Ralf weiß das. Ja, genau, alles klar. Thilo, wenn du den Raucherbalkon irgendwann mal findest, in irgendeiner Kneipe, wo du dir eingegeben hast, meld dich mal. Herzlich willkommen. Bitte melde dich. Das, auch ein schönes Format gewesen, gibt es ja auch nicht mehr. Das war ja mit Vera, ne? Bitte melde dich? War das mit Vera? Nee, war das nicht Kai Pflaume oder Rudi Carell? Ja, jetzt wirst du aber ganz komisch. Ich kann immer schlecht googeln. Ja, pass auf, bitte melde dich. Jetzt, dann google doch mal schnell. Ja, du hast doch die Tante Google offen. Stell du mal deinen Kopf. Bitte melde dich. Ich hätte jetzt gesagt Kai Pflaume. Mach mal ein kleines Rätsel kurz. Hm, bitte melde dich. Mach du mal den Lautsprecher wieder leiser. Bitte melde. Ist das Jörg von Torra? Jörg von Torra? Dieser Fußballjournalist? Jörg von Torra. Der macht doch Sport. Das hier, ganz klar. Bitte melde dich. Also ich hätte gesagt, bitte melde dich. Wäre Kai Pflaume, aber weiß also jetzt, ich nicht. Das gibt ja eine Neuauflage. Das macht jetzt irgendwie, wie heißt sie? Julia Leischig. Warte mal. Gut. Also, lieber Moderator von Bitte melde dich, sag ich mal, bitte melde dich. Wir wissen es nicht. Ja, warte mal. Ach, hier gibt es ja so eine Wikipedia-Seite. Ja, Jörg von Torra, von mir ist auch das. Ist das Jörg von Torra? Nee. Och, Leute, das will ich jetzt hier noch auflösen. Bitte melde dich, ein deutscher Redis, privat. Jörg von Torra, sage ich doch. Okay. Und jetzt macht das irgendwer anders, irgendein Mädel. Bitte melde dich. Ja. Jörg, wir wollen dich. Bitte melde dich. Wie war das damals? Dies wäre ihr Preis gewesen. Wie war das damals mit dem Zong, mit dem Zong und Rudi Carell? Das war nicht Rudi Carell, Zong, oder? Der ist noch anders. Ist egal. Da kenne ich mich, weil ich habe ja schon so lange kein Fernsehen mehr. Da müsste ich jetzt ganz tief irgendwo graben. Der heißt aber auch anders, der den Zong gemacht hat. Ja, das waren so. Wie lange hast du keinen Fernsehen mehr? Seit für die zweite sind jetzt dann 14 Jahre. Ja, dann hast du aber Zong noch geguckt. Das ist ja schon noch länger her. Ja, aber das 14 Jahre ist, da mit den Synapsen, da habe ich vorhin schon mal versucht zu erklären, dass die, ne, schwierig sind manchmal, ne? Ja. Das war bei diesem Spülmaschinenthema. Gut. Ist die denn jetzt leer? Ist sie jetzt gefüllt? Ja, ich denke, ich bin soweit zufrieden. Ich habe ein Foto gemacht, wie man das Besteck einräumt. Das, ja, haue ich dann mit auf den Blog. Kann man da ein Buch drüber schreiben? Reicht. Ein Buch über Spülmaschine einräumen? Ja. Och, kannst du es bestimmt. Ist die Frage, einer kaufen will, ne? Gibt doch für jeden Schrott gibt's Bücher. Ja, ja. Spülmaschinen einräumen für Dummies, oder? Gibt es da nicht immer diese gelbe, schwarz-gelbe Serie da? Ne? Ja. Ja, das kann ich mir überlegen, wenn ich in Rente gehe, dann schreibe ich vielleicht noch ein Buch übers Spülmaschinen einräumen. Muss man 20 Jahre arbeiten oder noch länger? Ja, weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir noch. Ich meine, wenn wir Werbeverträge kriegen mit unserem Podcast, also ja, wir müssten den Face of Death ein bisschen nach vorne bringen. Das ist, glaube ich, der erfolgreichste Podcast von allen, das, wo wir zu hören, zu bespielen sind. Da hatte ich das zumindest. Was hättest du denn gerne? Dann einen Werbevertrag mit Black und Decker oder mit Braun und Melsung? Weiß ich nicht. Fisker. Was? Fisker? Die Braun hat die Mann. Nein, alles klar. Fiskars, sage ich doch. Das sind hier Heckenscheren und Hackebeile. Ach so, Whiskers. Ja. Das ist dann anschließend in dem. Okay, das werden wir jetzt nicht weiter. Woraus Katzenfutter wirklich besteht, machen wir in einer nächsten Folge vielleicht auf dem Raucherbalkon zusammen mit Leuten, die sich mit Katzen auskennen. Man weiß nie, was kommt. Kai. Zum Beispiel könnte man anfragen. Ja, und ansonsten bei dir, was ist jetzt heute Abend noch? Viertel nach neun. Nö, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also ich trinke jetzt hier ganz gut mal einen Störtebäcker jetzt hier mit dir aus. Hast du eigentlich Bier? Hast du Bier am Start eigentlich? Doofe Frage. Ja, ich habe zufällig gerade ein Bier hier. Ein schönes, kaltes, helles. Vom Haus- und Hoflieferanten. Moment. Du könntest ja mal, wenn du mal ganz viel Zeit hast, könntest du ja mal so einen groben Grundschnitt von deinem Haus mal aufzeichnen mit den Etagen und mal aufzeichnen, wo du immer podcastest und mal aufzeichnen, wo die Bier ist. Wo der nächste Bierkasten ist. Ja, also ich hab das Gefühl, du hast mehr Bierkästen bei dir. Bei dir steht ja im Keller einer und oben in der Küche unterm Tisch steht auch eine, ne? Es steht einer in der Küche, also hier jetzt relativ griffbereit. Das reicht sogar fast das Kabel hin von dem Kopfhörer. Leider nicht ganz. Und eine steht unten im Labor, ja klar. Ich will ja nicht immer dann hin und her laufen müssen. Hm. Können, wollen, dürfen. Ja, hast du es nicht so an strategisch wichtigen Orten gelagert? Ich muss ja dazu sagen, seitdem ich Klaus kenne, trinke ich ja wieder regelmäßig Bier. Das ist noch nicht mal gelogen. Also ich habe im Sommer, wenn es warm ist draußen, trinke ich immer gerne Hefe. Und letztes Jahr bin ich halt immer in diesem Bauchladen, hätte ich bald gesagt, in diesen Getränkemarkt gegangen, wo ich auch meinen Augustiner hole. Ich habe immer irgendwelche von irgendwelchen Biersorten immer eine Flasche genommen. Die haben bayerisches, tschechisches Bier, polnisches Bier und habe immer irgendwelche Biere durchprobiert. Und die habe ich dann beim Grillen immer getrunken und so. Ja, und dann irgendwann kam diese lauschige Sommernacht. Mir begegnete der Erzengel Klaus Backhaus. Hier an dieser Stelle Grillenzirpen einfügen. Ja. Ja. Und dann stand er da mit seinem Bibi Blocksberg Schlafanzug einsam auf dem Raucherbalkon. Scheiß Google Hangout. Ja. Und schrie vom Balkon, warum hört mich denn keiner? Und dann kam ich und dann fiel irgendwann mal dieses Wort Augustiner. Und dann habe ich mich wochenlang mit Augustiner beschäftigt und habe dann irgendwann den Laden gefunden, ey, du kriegst ja auch dieses Augustiner da. Ja, und seitdem trinke ich halt regelmäßig Augustiner, wenn ich es denn gerade kriege. Momentan, wie gesagt, trinke ich gerade das kopflose Bier. Aber so war das. So habe ich letztes Jahr Klaus in seinem Benjamin Blümchen Bibi und Tina Blocksberg. Bibi und Tina Schlafanzug und eine, jetzt kommt was zum Nachdenken, eine Benjamin Blümchen Unterhose. Ja, denk mal drüber nach. Ja, kommt so. Elefant in die Sauna. So. Ja. Hm? Genau. Damit genau. Wollt ihr essen. So. Jetzt sind wir durch, oder? Es ist also Hitzezeit auf dem Balkon. Der Nachtzug schreibt ja auch gerade, der hat das ja auch so ein bisschen also ich weiß ja nicht, der Nachtzug, das ist ja, also der fast redet. Wollte der wollte er Mönch werden. Ja, also der Nachtzug redet ja schon, aber sobald die Aufnahmetaste gedrückt wird, dann ist zu Hause bei ihm einer, der ihn im Mund zuhält. Der möchte die Jungs. Ich glaube, der Ralf hat eine Sonderedition von dem Teamspeak. Wenn eine Aufnahme drückt, dann mutet sich automatisch das Telefon. Klar, das Mikrofon, oder? Genau. Nee, aber ist ja auch okay. Ich meine, muss ja auch nicht jeder mitmachen. Ist ja, aber Ralf kann sprechen und. Und Ralf hat eine sehr schöne Stimme. Es ist eigentlich schade, dass wir das nicht mal hören irgendwo. Vielleicht Ralf, wo wir drei so unter uns sind, am 31. Oktober. Tagzug. Wollen wir so eine 2-Stunden-Aufnahme am Abend machen? Wir brauchen da mal so ein Kürbisbild, wäre schon cool, ne, Klaus? Ja, wir haben ja schon mal zu Halloween, da haben wir, glaube ich, einmal schon an Halloween, wenn ich mich nicht irre, das ja, das war dieser Bobson, Bob Planet Hör Sauflabor. Sauflabor, genau, danke. Ja, genau. Ja, schauen wir mal, was wir machen. Das war mal so ein, am 33. Oktober. Am 31. Oktober. Um 28.53 Uhr. Nur hier auf dem Raucherbalkon. Ja, gibt es dann ein süßes und saures? Gibt es das bei euch? Das können wir dann ja besprechen. Jetzt du, wir haben einen Hund im Garten, bei uns klingelt keiner. Also mal ganz, wir haben es ja vorhin besprochen, ich habe ja schon mal ein Foto von diesem Hund gesehen. Ja. Und ich würde sogar mit diesem Hund diesen Versuch starten, ihn in die Spülmaschine zu stecken. Aber du, es ist dunkel und laut ist er schon. Du siehst ja nicht auf Anhieb, wie groß der ist. Aber um nochmal jetzt zurückzukommen, du hast ja Angst, dass die Tiere ersticken würden. In der Spülmaschine, ja. Da habe ich nicht Angst, da bin ich mir sogar relativ sicher drüber. Aber kann man so einem Hund nicht so eine Feuerwehr-Sauerstoffmaske und so eine Flasche auf dem Rücken binden? Das würde gehen, oder? Ja. kann man natürlich alles mal ausprobieren, aber du weißt, das gibt dann hinten raus immer Ärger dann, ne? Wenn du das dann erklären musst, wo jetzt der Hund genau geblieben ist. Ja. Das ist wie mit dem Goldfisch. Aber auch das ist eine lange andere Geschichte. Ja. Hast du eigentlich einen Ofen zu Hause bei dir? Was für einen Ofen? So einen normalen Backofen? Holzbefeuerung. Du meinst so ein Schwedenkamin-Dingensbumster? Ja, habe ich. Hast du ihn schon gezündet dieses Jahr? Nee, habe ich noch nicht. Muss ich erst sauber machen. Ich habe heute das erste Mal, ich habe mich da so ein bisschen vom Fernsehen beeinflussen lassen. Die haben gesagt, heute ist der kälteste Tag der Woche, ab morgen geht es wieder aufwärts. Ihr werdet am Wochenende 20 Grad haben, habe ich gehört. Das heißt, du kannst deine Badehose wieder rausholen. Die Benjamin-Blümchen-Badehose. Mhm. Nee, ich habe heute meinen Kaminofen angemacht. Und es ist schon ganz schön warm. Also es ist ein bisschen unangenehm, weil ich sitze ja nackt hier gerade. Es ist ein bisschen unangenehm, wenn ich aufstehe, mir mein Bier hole mit meinem Kopfhörer und so. Das bleibt irgendwie so alles hinten kleben. Also es ist. Ja, mit diesen wunderschönen Worten. Nein, ich wollte einfach nur sagen, es ist unwahrscheinlich schick, wieder so einen Kaminofen laufen zu haben. Aber, ja, das glaube ich. So kalt. Aber hier ist es noch nicht kalt hier. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht wirklich. Das war einfach so mal, ich wollte einfach mal, ich wohne ja in so einem Altbau hier an einer katholischen Kirche und ich wollte einfach mal die Bude einmal durchheizen, alle Fenster und Türen. Ja. Alle Fenster, nee, ich hab alle Türen aufgemacht und mal einmal durchgeheizt. Mehr wollte ich gar nicht. Ich habe unseren noch nicht angemacht. Ich muss erstmal, glaube ich, mal erstmal reingucken. Nicht, dass dann irgendwas drin ist. Aber den musst du sauber machen. Du musst ihn sauber machen. Aber wir haben ja gelernt, man kann ja alles in die Spülmaschine hinstellen, Klo. Stell doch den Ofen in die Spülmaschine. Ja. Ah, da halte ich den Kercher rein. Wenn oben aus dem Schornstein rausspritzt, dann ist sauer, oder? Du bist doch, da muss ich doch da, ne? Ja, so ja, ähnlich geht das doch, oder? Ja. Ja. Ja, wenn oben aus dem, dann passt, dann ist alles frei. Ja, weiß ich nicht, den mache ich dann mal, wenn es kalt ist. Also eigentlich, wenn Schnee oder so. Ja. Das ist ja total bekloppt bei uns. Wir wohnen jetzt hier zur Miete und die haben diesen Ofen, diesen Schwedenofen, da dieses, sag ich mal, Obi 0815 Modell, ne? Wo gibt? Ja, ich sag mal, ich sag mal, das sind vier Metallplatten, die zusammengeschweißt sind und eine Scheibe drin. Genau, und ein paar Schamottsteine drin, das jetzt irgendwie die Wärme hält, ne? Mhm. Ja, den haben die bei uns in den Keller gebaut. Der steht unten im Keller. Mit der Begründung vom Vermieter, ja, wenn man da unten gescheit einheizt, da wird das ganze Haus warm. Hm? Habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, aber okay. Das steht halt. Ist aber ganz schön, ist ein relativ kleinen Versuchslabor. Da ist schön warm dann immer. Kommt drauf an, wie groß die Wohnfläche ist, aber das ist ein Haus, also. Ich meine, meiner steht auch bei uns im Flur. Ich meine. Ja, so genau, im Flur oder ins Wohnzimmer gehört so ein Ding, aber doch nicht unten in den Keller. Klar, ich kriege die Wäsche unheimlich schnell trocken im Winter, wenn ich den anmache. Das stimmt. Aber du schläfst ja auch öfter im Versuchslabor. Von da, du frierst. Ja, dafür nicht. Ist auch schön. Ja, du frierst nicht. Ich friere nicht. Nö. Das schön Kohlenmonoxidvergiftung. Ja? Lege ich mich schön auf mein Bärenfell. Das ist auch so ein Ding. In meinem Bibi und Tina Schlawanzug. Mit der okay. Benjamin Blümchen unter Badehose. Unter Badebutz. Mhm. Mhm. Gut, gut. Hast du noch Urlaub dieses Jahr? Ich habe nächste Woche Urlaub. Die ganze Woche? Ja, weil meine Frau nicht da ist. Das heißt? Das heißt, meine Frau ist nicht da und ich habe die Kinder und werde die zur Schule hin und zurück bringen und auch ansonsten dafür sorgen, dass die einigermaßen unbeschadet durch die Woche kommen. Du kennst es sowieso mit, da musst du Essen kochen und dann irgendwie Zähne putzen und was du halt so machen musst mit so einem Kind, das weißt du doch. Meine Tochter ist 15, die macht alles alleine. Sie sitzt und spricht. Ja. Ich sehe sie ja nicht. Wie war mit der Augenwatt oder? Nein, die hängt ja nur in ihrem Zimmer oben. Ich hab schon immer gesagt, ich sage, also wenn die zwei Tage oben tot im Zimmer liegen würde, das würde ich nicht bemerken. Ich würde erst merken, das riechst du ja. Ja, eben, wenn es stinkt, genau, das würde ich merken. Nee, also die putzt alleine ihre Zähne und du bist halt Strohwitwe. Ja, das weißt du ja nicht, ob die das tut, wenn du die nicht siehst. Also wenn ich sie sehen möchte, ich brauche einfach nur das WLAN ausstellen. Siehst du? Ist doch schon mal was. Oh, Prost, Gerard. Nee. Andere Baustelle. Oh Mann, völlig angetriggert immer mit so Sachen. Ja, aber dann hast du eine Woche Urlaub und wer kümmert sich um die Pferde? Da haben wir ja einen Stallhilfe dann jetzt dann für die Woche. So ein Pferdedompteur. Und die Hanna fährt dann ab und zu halt rüber und schaut. Aber die ist 8, die Hanna, ne? Nein, die ist 14. Ach, die ist 14 und die Lotte ist 8. Genau. Und die Hanna fährt da wie rüber? Im Auto? Mit dem Fahrrad. Wie weit ist das? Das sind 4 Kilometer mit Radweg ausgebaut. Inklusive Unterführung unter der großen B11 durch. Da kann überhaupt gar nichts schief gehen. Es sei denn, man ist zu döselig, um auf dem Rad zu sitzen. Okay, das heißt, sie fährt dahin. Nein, das macht sie schon, das macht sie auch super. Ich musste mich ja am Montag beim ASB blamieren. Da ist ja jetzt hier dieser Tomahawk, nee, wie heißt er? Gestorben. Tamahanken, kennst du den? Diesen Pferdekreuz-Einrenker? Ja, habe ich irgendwo gelesen. Das, super. Ich kenne den nicht. Du kennst ihn genauso nicht. Dann bin ich ja beruhigt. Nee. Dann brauchen wir da nicht drüber reden. Der hat wohl irgendwelchen Tieren dieses Kreuz eingerenkt. Den kennst du nicht? Ich glaube, Tamahanken oder Tomahawk, keine Ahnung. Den kennst du nicht, den muss man auch kennen. Ich sage, Leute, ich sage, mich interessiert das nicht. Und ich sage, ich gucke fast gar keinen Fernsehen. Ich lebe nur auf Netflix und Amazon Prime. Ja, N3, ich sage, gucke ich schon gar nicht. Da habe ich früher Sesamstraße geguckt, das hat mir gereicht. Mehr gucke ich nicht. Ja, musst du doch kennen. Ich sage, nee, muss ich nicht kennen. Ich sage, ich habe kein Tier, was ich einrenken muss. Ich sage, wenn ich einen Hamster habe, dann schicke ich ihn nach Peru. Ach nee, Meerschweinchen. Meerschwein. Nein. Ach so, dann bin ich ja beruhigt. Dann brauchen wir gar nicht drüber reden, weil du kennst den auch nicht. Aber du hast auch nur gehört, dass Typ gestorben ist. Ja, irgendwo auf Twitter ist was vorbeigeflogen. Ich glaube, vom Teddy Gone Anywhere oder was, dem seine Frau, die reitet ja wohl auch. Hat er schon öfter mal erzählt in seinem Podcastchen. Und dann kennen die den wohl besser als ich. Ich habe da deine Frau muss ihn auch kennen, oder? Das ist durchaus möglich, aber es war jetzt nicht so, dass hier Fahnen auf Halbmast hängen, hier daheim oder Trauerflor getragen wird. Also kann das so groß jetzt nicht in unsere Sphären reingeschlagen sein, dass der Mann sich verabschiedet hat. Das, sonst hätte ich es schon gemerkt. Tod von Tamahanken, so schlecht ging es dem TV Pferdeflüsterer. Gab es da nicht auch mal einen Film der Pferdeflüsterer? Ja, hier mit Robert Redford, oder? War das Robert Redford? Ja, ich kann ja sagen, was ich will hier. Ich glaube schon. Ich hätte jetzt gedacht, Richard Chamberlain. Nein, Alter, Robert Redford und Scarlett Johansson. Leck mich an die Füße. Und dann gab es noch der sich einen Wolf tanzt. Der mit dem Wolf tanzt. Das ist aber Kevin Costner gewesen. Das war auch was mit Pferden, glaube ich, zwischendurch. Das war nicht Kevin Costner. Der mit dem Wolf tanzt? Okay. Herzlich willkommen zu unserer kleinen Kino-Ratzel-Rätsel-Rutzel-Runde. Doch, es war ja Kevin Costner. Kevin Costner. Der sah das so scheiße aus. Es steht 2-0. Der auch Waterworld gedreht hat. Das weiß ich, genau. Das war aber ohne Pferde, weil die sind alle ertrunken vorher. Der war aber so schlecht, Waterworld. Ja. Aber jetzt, wo wir dabei sind, Cat Balou hängen sollst du in Wyoming. Genau. Kennst du den Film? Nee, aber ich lese gerade den Chat mit, der Nachtzug schreibt, Chamberlain, das war natürlich hier die Dornenvögel, da hat er recht, das ist hier der wollüsternde Priester. Haha, ich habe einen Talar und nichts darunter oder so, keine Ahnung. Cat Balou hängen sollst du in Wyoming. Ja. Mit Lee Marvin. Okay. Den werde ich nicht vergessen, diesen Film. Als Kind habe ich den gesehen. Da gibt es eines, das ist ein Cowboy-Film. Ein Cowboy, so ein Schießfilm. Ja. Und Lee Marvin lehnt besoffen an der Hausmauer, sitzt auf dem Pferd, ist Sternhagel voll. Und das Pferd auch. Das ist total geil. Das werde ich nie vergessen. Ja. Oh, jetzt sind wir doch wieder bei Filmen gelandet. Es hangelt sich ja dann doch immer, irgendwann ist man da, ne? Mit den Filmen. Was meinst du, wie oft kann man das Thema Filme eigentlich bringen in einen Podcast? Ich weiß nicht, es ist immer interessant, aber ich glaube, die Film- und Seriengeschichte, das ist so ein, ich meine, wir sind ja ungefähr ein Alter, wir beide, ich bin, glaube ich, irgendwie 1-2 Jahre älter, so, aber das ist so das, was uns damals begleitet hat. Also wir hatten ja früher, also wir hatten ja nichts, wir hatten früher erste, zweite und dritte und bei uns hieß es dann immer noch, wir hatten noch DDR. Es gab früher noch DDR 1 und DDR 2. Ein Kessel buntes. DDR-Fernsehen in Niedersachsen. Ja gut, die Grenze nach Thüringen ist nicht weit. Ist doch gleich Harz, dann ist doch gleich Thüringen da. Okay. Und früher hast du ja diese... Von Göttingen aus? Naja, Nörten, das ist nicht weit. Früher hast du doch auf dem Dachboden, auf dem Dach diese Richtfunkantennen gehabt, hier diese Spionagedinger da, ne? Diese, da wo die Vögel mal drauf geschissen haben. Ja, passt schon, ja. Ja, aber ich glaube, das ist halt irgendwie, wir reden halt viel darüber, über Filme und alte Serien. Wir hatten früher nichts und ich meine, wir haben die ganzen alten Serien schon tausendmal durchgekaut, die alten Filme. Ja, ich weiß nicht, wo man da hinkommt. Also ich glaube, man erinnert sich auch gerne zurück. Ich meine, man könnte sich jetzt auch irgendwie an den Rubiks-Würfel zurückerinnern oder an Calippo-Eis können wir uns auch gerne drüber unterhalten. Oder brauner Bär-Eis gibt es ja auch noch. Also oder Esspapier habe ich letztens gehört bei dir im Podcast. Das musste ich übrigens auch nochmal sagen, um jetzt die Kurve von dem Film wieder zu kriegen. Ich fand die Folge, Wie klingt dein Tag bei dir, fand ich großartig. Du hast ja lange nicht mehr mitgemacht. Ja, ja, ich fand sie gut, weil ich höre, also wenn ich irgendwie sehe, wie klingt dein Tag, ich höre mir die nicht an, weil das klingt bei denen immer gleich. Die fahren irgendwie mit dem Bus oder so, bla bla, oder irgendeiner steht irgendwo in Sibirien und im Steinbruch und klopft Steine, da habe ich keinen Bock drauf, mir das anzuhören. Aber das fand ich sehr schön. Und da ging es, da wart ihr einkaufen und da habt ihr Esspapier, die Lotte wollte Esspapier haben. Ja, gibt's wieder. Also gab's bestimmt schon immer, aber. Das hatten wir früher ja auch, Esspapier, und deswegen. Und Vampirzähne hier ganz genau. Vampirzähne. Schon wieder Vampirzähne. Was war denn mit den Zähnen? Da musst du auch so lachen. Ich schau gerade auf. Das ist schon alles weg, sonst hätte ich jetzt vorgelesen, wo es herkommt. Ja. Ja, die Zähne habt ihr gekauft, da hast du an der Kasse noch gefragt. Ja. Die wusste gleich Bescheid, die Mutti da, ne? Also die Kassiererin. Ja, ja. Die kennen sich aus. Dafür ist halt ja da, das Fachpersonal. Und das ist ja jetzt kein Riesensupermarkt, das Isar-Kaufhaus. Das ist zwei Etagen, so ein richtiges Dorfkaufhaus halt. Hier, guck, der Nachtzug, der kennt deinen Podcast auswendig. Der weiß, dass die Vampirzähne 99 Cent gekostet haben. 99 Cent, ganz genau. Mhm. Jetzt könnten wir den Nachtzug aber noch fragen, für wie viel hat die Lotte denn da Schwein gekauft beim Kuhhandel? Für 20, das kann sogar sein, ja. Sehr, sehr schön. Ja, das Rätsel der Woche. Wie viele Punkte gab es für das Schwein beim Kuhhandel und so, ja? Was du halt so machst. Ist ein schönes Spiel. Das macht Spaß. Das spielen sie auch alleine jetzt. Das ist immer ganz schön, dass die zwei sich alleine beschäftigen. Ja, aber wenn wir bei Spielen sind, um mal Film wegzunehmen, was hast du denn früher als Kind gerne gespielt? So diese Brettspiele. Wir haben tatsächlich Brettspiele, ja. Malefiz. Ja. Das ist halt mit diesen weißen Pömpeln, wo du dann oben immer zum Schluss kommt die große Schlacht, wo du nur Einser würfeln musst, um die Dinger alle wegzuräumen. Dann hatten wir Monopoly und später, was ich sehr gerne gespielt habe, war Scotland Yard. Das hat jetzt der Stefan gerade erst auch gehabt bei seinem Wo Mädchen noch wilder als Kühe sind Podcast. Die wollte das in Real Life spielen. Die Idee fand ich sehr schön, Stefan, falls du das hier hörst. Also das dann noch aufnehmen, mit für hier podcastgerecht aufbereiten. Coole Idee. Also da gibt's eine App für Augmented Reality App. Gibt's eine App für. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Die gab es. Also heißt nicht Scotland Yard. Ich weiß nicht, wie die heißt. Müssen wir mal googeln. Da ist dann einer losgelaufen und die anderen haben den mit dem Handy gejagt. Das ist wie bei Scotland Yard. Also ab und an musste er sich zeigen irgendwie. Also das ist ja bei Scotland Yard ja auch so. Der konnte ja irgendwie U-Bahn, Bus und Taxi fahren und ab und an musste er sich an irgendwelchen Stationen zeigen. Ja, dann schreibt dem Stefan das doch mal da in die Kommentare bei sich rein. Vielleicht weiß er das nicht, dass es so weit gibt. Muss ich nochmal raussuchen, wie das Spiel heißt. Ist die letzte aktuelle Folge von ihm. Und dann haust du ihm da rein. Ja. Mensch, also ärgere dich nicht, sagt der Nachtzug. Ja, genau. Nee, also ich habe früher immer so ein Angelspiel gerne gespielt. Da war so ein Kasten umgebaut. Ah, mit so Magneten. Ja, kennst du das noch? Angel? Oh, wie heißt das? Ja, Angelspiel kenne ich auch. Ja, dann hast du irgendwie so eine. Dann, und die sind immer dann abgegangen, irgendwie kurz bevor du sie da über diese Pappe drüber gehoben hast. Das kennst du auch noch, ne? Ja. Ja. Und Europareise. Ja, Europareise gab es früher noch. Oh, das fand ich. Deutschlandreise und Europareise. Ja, genau. Beide habe ich gehabt. Konnte man, glaube ich, rumdrehen. Gab es eine Edition, da hattest du auf der einen Seite Deutschland, wenn du rumgedreht hast, hattest du Europa. Ja, stimmt. Ja. Da habe ich. Oh, jetzt muss ich doch mal schauen, ob ich jetzt hier mein Internet mal ganz. Obwohl, ich kann ja vielleicht im Telefon gucken. Ich habe nämlich gerade heute, gerade kurz bevor wir uns jetzt hier dann doch getroffen haben, einen neuen Podcast abonniert. Pass mal auf, der passt nämlich da wunderbar rein. Und zwar heißt der so: Komm, Handy, tu was für dein Geld. Und wenn du schon hier subventioniert bist von einem großen deutschen Dingensbums. Ralf fragt gerade, wie hieß denn dieses Leuchtetöne spielende UFO? Ja, Senso. Senso, wollte ich gerade sagen. Senso. Senso. Senso. Da musst du immer so draufdrücken, hast du so vier, oder? Ralf? Senso? Ich glaube schon, ne? Und Sagerland habe ich gespielt. Sagerland. Sagerland, ja, das haben wir jetzt gerade wieder tatsächlich auch gekauft, erst wieder. Jetzt muss ich doch mal hier auf den drauf drücken, gucken. Ich hoffe, dass das meine Internetverbindung mitmacht jetzt hier. Sonst ist gleich Stummfilm-Podcast angesagt hier auf dem Raucherbalkon. Aber das wollte ich jetzt doch noch loswerden, eben schnell. Nun komm, lade mal, tu mal was. Und zwar ist das ein Podcast, die beschäftigen sich wohl ausschließlich mit Brettspielen. Heißt wie? Ja, wenn hier mein, das tröpfelt hier so ein bisschen. Und zwar heißt der Twitter-Account heißt, komm jetzt, mach auf. Der Twitter-Account heißt @brettagoge. Brettagoge. Und so heißt auch der Podcast brettagoge.de. Die stellen Brettspiele vor. Ich habe jetzt mir gerade erst eine Folge runtergeladen, habe ich aber noch nicht gehört, aber ganz aktuell habe ich heute gerade, vorhin bin ich irgendwie da mit denen zusammengekommen. Gebumst. Mikado war auch schön, da schreibt der Nachzug gerade, ja. Mikado. Beamten Mikado. Mikado und Kartenspiele haben wir auch gespielt hier, wie hieß denn das? Schwimmen, kennst du noch Schwimmen? Das heißt überall anders, ne? Ja, Schwimmen. Also das waren drei Karten irgendwie. Schwimmen hieß das dann, ja? Ja. Oder Rommi. Rommi habe ich auch gerne gespielt. Ja. Ja, Rommi hatten wir aber mit diesen Plastikdingern. Rommi Cube oder wie das hieß, da hat sie irgendwie so ein braunes Plastikständerchen. Da hatte sie die kleinen weißen Plastikpömpel drauf und dann konntest du damit irgendwie anlegen. Oh, das wäre auch mal ein schönes Thema. Das können wir mal machen. Brettspiele. Mag ich sowieso sehr gerne. Gerade im Herbst jetzt. Da geht's wieder los. Boah, da muss ich bei meinen Eltern ja auf den Dachboden gehen. Meine alten Brettspiele. Das ist ja so. Das ist ja so. Die Kunden. Vier gewinnt. Ja, vier, genau. Vier, sehr schön. Ja, ja. Die Kunden bei mir entschuldigen sich immer, dass der Dachboden immer so vollgestellt ist und so. Ich sage nochmal, ihr braucht euch nicht zu entschuldigen bei mir. Ja. Ich habe damals in der Schule gelernt, 5. Klasse, ja. Menschen sind Jäger und Sammler. Es wird alles aufgehoben. Das mach's nicht, ich stelle noch was dabei. Ich sage, ihr braucht euch dafür nicht zu schämen, dass das so aussieht im Keller oder auf dem Boden, wie es so ist. Ich sage, das sieht bei meiner Mutter genauso aus. Ich sage, ich bin über 40 und bei meiner Mutter auf dem Boden stehen noch meine Nuckelflaschen. Die sind aus Glas. Meine Mutter hat Glasnuckelflaschen von mir noch von vor über 40 Jahren. Ich sage, da müsste ich dann auch die Brettspiele finden. Ja. Da gab es dann so Spielesammlungen. Also Mühle haben wir noch gespielt. Ja, der Nachzug hat auch geschrieben hier vorhin, Mastermind. Mensch, ärgere ich mich, das kenne ich, da gab's früher diese ominösen Spielesammlungen immer, da waren dann 100 genau. Spiele in einem so einem Karton, da hat's irgendwie so einen Kniffelblock noch dabei und ein paar Würfelchen und Kniffel war auch schön, gab's ja. So Pferderennen, das war ja, dann irgendwie genau, auch, genau, Pferderennen, genau. So ein Parcours und dann das Gänsespiel wurde dann mit so Leiterchen und dann, wenn du Pech hast, musstest du die Leiter wieder runter, hast fast von vorne angefangen. Ja, schön. Ach ja, das sind schöne Dinge. Ja. Dann den Kamin an und den Glühwein mit dem Pastor noch kurz trinken. Das alles natürlich schön in deinem Bibi und Tina Schlammanzug auf dem Bärfell liegend. Und die Spülmaschine läuft im Hintergrund. Genau. Und damit wir jetzt weihnachtet. Damit wir jetzt noch das Bierchen austrinken, beenden wir den Abend. Ja. Beenden wir den Abend dieser Folge mit dem immer beliebten Spiel, was läuft aktuell in deinem Podcatcher, Klaus? Ach so. Ja, das ist jetzt insofern, im Moment habe ich die ersten 5 Minuten gehört von Gefährliches Halbwissen, die Folge 35, die haben als Gast, weißt du, wen die als Gast haben? Nein. Die haben den Butler als Gast. Ah, okay. Sollte man vielleicht mal reinhören. Hm? Gefährliches Halbwissen. Lohnt, glaube ich. Hm, gefährliches Halbwissen. Ja, nachdem ich heute dann den Metacast zu Ende gehört habe, habe ich nur noch einen Podcast drin. Ich hoffe, bis morgen früh hat sich irgendeiner erbarmt von den Leuten, die man Podcatcher habe. Einer, wo du dich nicht selber hörst, wolltest du sagen, oder? Naja, Face of Death habe ich mir diesmal nicht angehört. Die Hörspitz, ich meinte hier die Folge jetzt. Ja, Raucherbalkon. Hm. Ja. Obwohl, das werden wir nicht mehr schaffen, weil das jage ich jetzt durch Auphonic nur noch durch. Ich weiß nicht, ob ich den Link heute noch schicke. Aber ich höre gerade die aktuelle Folge von Vrindt, dem Realitätsabgleich. Ah ja, mit Tobi Bayer und dem kleinen Onkel aus Berlin, den Holgi, genau. Holger Klein. Ja, schön. Das höre ich immer ganz, das höre ich immer ganz gern, jetzt, die beiden. Pass auf, jetzt fragen wir den Chat noch ab, eben kurz. Der Nachtzug, Nachtzug hört Heimer. Herr Nachtzug, wie schaut's aus? Computerclub 2. Jawohl. Sehr schön. Ja. Das war ja, soweit ich mich erinnere. Mit Wolfgang und Wolfgang. Ohne Wolfgang, ohne einen Wolfgang im Moment. Ja. Das war deine Einstiegsdroge ins Podcast-Leben, ne? So, das habe ich damals schon gehört, da wusste ich nicht, dass das Podcast heißt, letzten Endes, was man da tut. Das war auch ohne Catcher und das habe ich einfach da auf der Homepage bei denen immer gehört. Ich war ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen heute, da kam heute einer an der Tankstelle, ich sag mal, kennst du Podcast? Ich, ja. Alter, nein. Hier. Ach so. Alter, ja. Hier, hast du schon gehört? Hier, Böhmermann und Schulz, die machen jetzt bei Spotify hier fest und flauschig. Ja? Hm. Ich cool. Kenne noch den alten Podcast von denen. Ja, höre ich jetzt immer auf Spotify. Ich habe eine Flatrate. Ja. Ich sage, ah ja, okay, cool. Ich sage, ich höre es anders. Ja, das kann man nicht anders hören. Das geht nur über Spotify. Ich sage, na, ist klar. Ja. Jeder ja. So, wie er mag. Ja gut, wenn du das Ding eh kaufst, weil du da Musik drauf hörst, von willst du auch nicht, dann kannst du auch den Podcast da hören, dann passt das eh. Ja, klar, gar keine Frage, aber ich bin halt so ein Podcast. Ist ja bei den meisten ist ja irgendwie jetzt immer schon dabei, so ein Probe-Abo oder was, ne, wenn du so ein Handtelefon kaufst. Für ja, Spotify. Aber fest und flauschig ist bei mir halt Podcast Nummer 1, wenn der rauskommt, lasse ich alles stehen und liegen. Ah, okay. Weil die sind ja, echt prima. Gut. Ich finde sie echt gut. Ja, an dieser Stelle von der Spülmaschine über Klobürsten spülen und peruanische Delikatessen von meiner Stelle. Meerschweinchen grillen, ja. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen guten Abend, einen guten Morgen. Macht's gut. Tschüss. Genau, Servus.